Eiserne Dreiecksverhältnisse von gestern, nun gerade Western-Ballade. Jimmy Gray bekam im vergangenen Jahr einen roten Kopf wegen der Marie. Daran sahen die Nachbarn, wie verliebt er war, und er hatte einen Job bei der Erdöl Company. Jimmy Gray bekam am Tag darauf einen Brief von der Armee, und er musste nach Vancouver rauf, und im Urlaub fiel zu Hause Schnee. Jimmy Gray bekam einen Extrasold und er musste nach Vietnam. Und die Sonne war blank wie ein Dollar aus Gold, als das Schiff in den Hafen schwamm. Jimmy Gray bekam eine Woche drauf einen Bombensplitter in den Bauch. Und er lag und schrie und er hörte nicht auf und den Sergeant störte das auch. Erst als es Tag geworden war und als Jimmy Gray nicht mehr schrie und sein Röcheln auch nicht mehr zu hören war, kamen zwei Sanitäter von der Kompanie und sie nahmen ihm das Soldbuch ab und sie trugen ihn ins Tal und spendierten ihm ein sehr solides Heldengrab, ein ganz alltäglicher Fall.